grüne dein Nussbaum vor dem Haus. Duftig, luftig breite der Blätter die Äste aus. Viel liebliche Blüten stehen dran. Winde kommen sie herzlich zu umfahren. Es flüstern die zwei zu zwei gepaart. Neigend, beugend, zierlich zum Kusse die Häubchen zart. Sie flüstern von einem Mäcklein, das dächte die Nächte und Tage. Doch selber nicht war. Sie flüstern, wer mag verstehen, sogar leise weiß. Von Bräutigam und nächstem Jahr, um nächsten Jahr, das Mäcklein horche, es rauscht im Baum. Wenn singt es, lächelt in Schlaf.